Abschnitt 2 Aus die stillen Inseln von Hans Bethke. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vision. In blasser Mondnacht stand ich an Meeresrand. Ich sah den ewig raunenden Wassern zu und atmete die schweren Düfte, die von den Heideblüten kamen. Und seltsam ward mir, seltsam durchbraust es mich, wie Frühlingsahnen, ach, so versöhnungsmild, vor meiner Seele Blick entstanden all meine heiligen Kindheitsträume. Das war so schön, ich hätte im Überschwang aufjubeln mögen, trunkenen Glückes voll. Da, jählings aus den Wolkenfernen, flammte ein Blitz, die Träume schwanden. Ich wollt sie fassen, aber erbarmungslos zerrannen sie, und einsam und sehnsuchtsmatt blieb ich zurück. Das Meeresrauschen war meinen Ohren wie ein Spottlied. Ende von Vision.